Buonasera. Guten Abend und willkommen zur vierten Folge von Italopod, dem Italienisch-Lernen-Podcast. Heute spreche einfach mal meine heutige Liste der Vokabeln aufs Band. Ja, denn es ist ein bisschen fortgeschritten, also Sie sollten kein blutiger Anfänger sein, sonst ist das Level wahrscheinlich zu hoch für ihn, für Sie. So, ich laber gar nicht viel, ich fange einfach an. Ich sage es mal auf Deutsch und dann für Sie Pause und Sie können es dann auf Italienisch kontrollieren. Voraussehen, vorhersagen. Prevedere. Voraussehen, vorhersehen. Prevedere. Voraussehen, vorhersehen. Prevedere. Versehen, ausstatten, so wie ein Grundstück mit Palisaden versehen, wäre der Beispielsatz auf meiner Karte. Also versehen. Muniere. Muniere. Muniere. Kleine Seitenbemerkung, ich habe einen Freund, der heißt Munir und dementsprechend sehe ich natürlich dieses Bild vor mir, wie er die Palisadenzäune bei sich am Haus in den Boden stampft. Kann ich mir dann gut merken, dieses Versehen ausstatten. Abscheu. Il ribrezzo. Abscheu. Il ribrezzo. Abscheu. Il ribrezzo. Widerstand leisten. Resistere. Widerstand leisten. Resistere. Widerstand leisten. Resistere. Vorwand. Il pretesto. Vorwand. Il pretesto. Vorwand. Il pretesto. Verlangen, beanspruchen. Prätendere. Verlangen, beanspruchen. Prätendere. Prätendere. Beweggrund oder Motiv. Il motivo. Und aus welchem Grund? Per quale motivo. Aus welchem Grund? Per quale motivo. Fliege. La mosca. Fliege. La mosca. Fliege. La mosca. Aus einer Fliege einen Elefanten machen. Fare d'una mosca un elefante. Ändern, wechseln. Mutare. Ändern, wechseln. Mutare. Ändern, wechseln. Mutare. Bewusstsein, Gewissen. La coscienza. Bewusstsein, Gewissen. La coscienza. Bewusstsein, Gewissen. La coscienza. Hof, Gerichtshof. La corte. Hof, Gerichtshof. La corte. Hof, Gerichtshof. La corte. Druck, Kraft. La pressione. Druck, Kraft. La pressione. Druck, Kraft. La pressione. Verbessern. Migliorare. Verbessern. Migliorare. Verbessern. Migliorare. Korrekt. Corretto. Korrekt. Corretto. Korrekt. Corretto. Corretto ist natürlich bekannt von dem Kaffee, Corretto. Das ist dann ein Kaffee mit Schuss. Grappa natürlich in Italien. Betteln. Mendicare. Betteln. Mendicare. Betteln. Mendicare. Gegenwart. Il presente. Gegenwart. Il presente. Gegenwart. Il presente. Vorzeigen, vorstellen, vorführen. Präsentare. Vorzeigen, vorstellen, vorführen. Präsentare. Vorzeigen, vorstellen, vorführen. Präsentare. Reformieren, umgestalten. Reformare. Reformieren, umgestalten. Reformare. Hauptsächlich. Haupt. Principale. Hauptsächlich. Haupt. Principale. Und die Hauptrolle oder Hauptteil. Parte principale. Gefängnis. La prigione. Gefängnis. La prigione. Gefängnis. La prigione. Das finde ich noch interessant. Ein typisches Beispiel dafür, wie ähnlich Italienisch und Englisch sich sind. Gerade in der Aussprache, aber nicht zwingend in der Schreibweise. Vom Schreiben her käme ich von prigione nicht auf prigione geschrieben. Nicht auf prison, wie im Englischen. Aber von der Sprechweise prigione, prison ist ja doch recht ähnlich. Kostbar, wertvoll. Prezioso. Kostbar, wertvoll. Prezioso. Kostbar, wertvoll. Prezioso. Sachen, Zeug, Kram. La roba. Sachen, Zeug, Kram. La roba. Das sind ja schöne Sachen. Bella roba. Das sind ja schöne Sachen. Bella roba. Roba, roba. Zuvorkommen, verhüten. Prävenire. Zuvorkommen, verhüten. Prävenire. Zuvorkommen, verhüten. Prävenire. Schaden, ruinieren. Ruinare. Schaden, ruinieren. Ruinare. Schaden, ruinieren. Ruinare. Geist, Gedächtnis. Lamente. Geist, Gedächtnis. Lamente. Geist, Gedächtnis. Lamente. Im Sinn haben. Avere in mente. Sich in den Kopf setzen. Mettersi in mente. Durch den Kopf gehen. Passare per la mente. So, das war's für heute. Nicht vergessen, Sie finden die Vokabeln auch in ausgedruckter und ausdruckbarer Form auf der Homepage. Und wenn Sie einen modernen iPod oder anderen MP3-Player haben, der es unterstützt, dann können Sie sich auch auf dem Player die Vokabeln anzeigen lassen, um nochmal nachzugucken, wie man schreibt. Also, ciao, ciao!